dich an, frag, ist die Brust da echt? Ich tanz dich an und du schubst mich weg. Bin der Grund, dass du den Club verlässt. Das zeigt mir, du hast Lust auf Sex. VIP wie dieser Emory mit Manuin und Refugees. Eine Boss-Traffo mit Low-Cup-Diät. Ich verliere Gewicht durch Kokain. Bitches kommen mit und ich führ sie hinaus. Sie vertrauen mir, denn ich seh wie der Türsteher aus. Heute wird mein Schwanz gesackt, kein One-Night-Stand. Nein, ich bleib nicht die ganze Nacht. Baby, trink den Schluck auf Ex, denn ich habe Lust auf Sex. Ich hab für den Puff kaum Cash, doch Baby, ich hab Lust auf Sex. Ich folge deinem Instagram, jetzt sind wir Online-Friends, also gib mir diesen One-Night-Stand. Ich krieg ein Steifen, während du im Spotlight dance. Baby, gib mir diesen One-Night-Stand. Keiner von uns zwei, der hier an Hochzeit denkt, also gib mir diesen One-Night-Stand. Vielleicht sehen wir uns auch nie wieder mehr, also gib mir diesen One-Night-Stand. Verdrehst die Augen, wenn ich mit den Muskeln flex. Gib mal Nummer und du sagst, mein Bus fährt jetzt. Du rufst die Cops, denn ich box dein Freund die Schwuchtel weg. Denn Baby, ich hab Lust auf Sex. Wir haben uns für die Disco-Break gepumpt. Ja. Die Türsteher am Eingang wie paar Kickbox-Fighter um. Ja. Mit Emory im VIP-Bereich herum. Sehen uns da fickbereiten Spitzenweibern mit Glitzerstein gespickten Minikleidern um. Also komm an die Bar, da geht die Runde auf mich. Als ob ich ne Pummelige fehl. Heute wird der Schwanz gesagt. One Night Stand, nein, ich bleib nicht die ganze Nacht. Baby, trink den Schluck auf Ex, denn ich habe Lust auf Sex. Ich hab für den Puff kaum Cash, doch Baby, ich hab Lust auf Sex. Ich folge deinem Instagram, jetzt sind wir Online-Friends, also gib mir diesen One-Night-Stand. Ich krieg ein Steifen, während du im Spotlight dance. Baby, gib mir diesen One-Night-Stand. Keiner von uns zwei, der hier an Hochzeit denkt, also gib mir diesen One-Night-Stand. Vielleicht sehen wir uns auch nie wieder mehr, also gib mir diesen One-Night-Stand. One-Night-Stand. Baby, trink den Schluck auf Ex, denn ich habe Lust auf Sex. Ich hab für den Puff kaum Cash, doch Baby, ich hab Lust auf Sex. Ich folge deinem Instagram, jetzt sind wir Online-Friends, also gib mir diesen One-Night-Stand. Ich krieg ein Steifen, während du im Spotlight dance. Baby, gib mir diesen One-Night-Stand. Keiner von uns zwei, der hier an Hochzeit denkt, also gib mir diesen One-Night-Stand.